Gestern Abend habe ich noch rumgeheult und dachte, warum kommt diese Frau nicht zurück? Wenn du dir hörst, ein weicher Eventier, weißt du auch, warum es nicht ist? Sie braucht einen harten Kerl, Hartenkirch kann ich niemals sein. Hartenkirch.